Von dem Leben, das du führst, und was als du führst, die Situation wird nicht einfacher, nur schlimmer. Doch wer will schon resignieren? Spiel noch einmal den Chanson, sing dabei aus voller Kehle, du den Sängen des elektrischen Klaviers. Deine Stimme klingt nach Rauch und schlechten Wein, doch dein Herz. Und vielleicht noch für ein Bier. Die Situation wird nicht einfacher, nur schlimmer. Doch wer will schon resignieren?